Duydun mu lan, İş Bankası'na girmeye kalkmışlar amına koyayım arabayla? Duydun mu? Ağzına sıktıklarım. Cam kırılmamış ama pan sarcası. Bu mu? Şşşt ufak gördün mü? Gördün mü oğlum, gördün mü? Rahat ol. Während ich auf dem Beat wieder Hardcore Rap chillst, du mit deiner Mom und guckst Tatort Check, nur Amar Ufo, Diktator-Style. Deine Frau steckt dich ein Vibrator rein. Line für Line, Reim für Reim. Hoodbridge, einer für alle und alle für einen. Routine, wie ich losgehe und mein Hazy einkauf. Und dagegen gibt's dir Crack, Amy Winehouse. Ob schwarz oder rot, ich nehm die Chucks in kurz. Mach den Mund auf, atme ein, ich hab gefurzt. Scheiß auf die Rapper da draußen, alle krass im Sturz. Wie die Dealer, die rumlaufen mit verkacktem Kurs. Guck, wie ich das Weed jetzt auspacke. Aus meiner Eastpack Bauchtasche Feedback, mies fett, Hauptsache Wolle Beats und ich schieß. Während ich von den Beats nicht genug krieg und meine Texte rappe, bis ich morgens in der Booth liege. Denkst du fliege, kannst mir was anhaben? Tanzende Eulen um mich herum, die nichts anhaben. Sich ausziehen, du bist kein Berliner, musst jetzt ausziehen. UFO 361, Bitches sagen, ich mach die EP ready und du kaufst sie. Unterstützung, HR, unser Stützpunkt. So sieht es offen, ich bin noch lange nicht fertig. Aufhören zu rappen, glaub mir Dicker, lieber sterbe ich. Jetzt mal ehrlich, wer ist besser? Jeder Schlag ein Treffer. Wer dich du lachen kannst ab, also werd ich zu eurem Trainer. Level 3, neue Gegner. Wer will Streit? Kleinarbeiter, Kleinarbeiter, Hater. Raver, see you later, Alligator. Ich muss weg, Schluss jetzt, bis später, Peter. Bah! Okay, let's go. Während ich auf dem Beat rappe, als wär ich hyperaktiv, haben die Bitches meinen dicken Schwanz überkrass lieb. War echt nett gestern mit deinen 6 Schwestern im Best Western. Sex und all den Extras, Minibar, Teenie-Star, schönes Leben. Du kannst reden, doch ich komm und fege jeden von euch Regenvögeln weg und sperr euch alle in einem Käfig ein. Wollen nicht doch sehen es ein. Ich bleibe hier, HR bis in die Ewigkeit. Bin zwar schon sehr spät, ja, doch ich geh nicht heim. Bin zwar schon sehr stoned, ja, doch ich dreh noch 3. 4, 5, 6, 7 fliegen übertrieben high. Ich teil meinen Stein auf, scheiß drauf, ich bleib auf dem Takt wie ein Metronom. Mach keinen Stress, du kackst ab, wenn ich Delo hol. HR for life, UFO 361, bald ist dein Geld mein. Ihr wisst Bescheid, Leute, 30.3. bald ist dein Geld mein, UFO 361.